nur ein kleiner Fisch. Vor einiger Zeit lebte hier in einem Fluss ganz in der Nähe ein ganz außergewöhnlicher und einzigartiger Fisch. Schon als ganz kleiner Fisch war er irgendwie anders als die anderen. Und deshalb gaben sie ihm den Namen Anders. Wenn Anders im Fluss umherschwamm, nahm er ganz viele unterschiedliche Dinge wahr. Er hörte Geräusche wie gedämpftes Zwitschern, Gemurmel und sogar das Läuten von Glocken. Er fragte die älteren Fische, was sind das für Geräusche, die ich höre? Gibt es noch eine andere Welt außer unserer Welt hier? Die anderen Fische schauten ihn verwundert an. Welche Geräusche? Da ist nichts. Es gibt nur unsere Welt. Das bildest du dir ein. Es sind nur wieder deine verrückten Ideen. Nicht nur, dass Anders andere Geräusche hörte, er nahm auch andere Dinge wahr und sah andere Dinge als andere. Doch da er merkte, dass die anderen ihm nicht glaubten, behielt er diese Dinge lieber für sich. Als Anders ein wenig älter war, da sagten die älteren Fische zu ihm, du musst jetzt Verantwortung übernehmen. Du kannst nicht einfach nur das machen, was dir Spaß macht und worauf du gerade Lust hast. Anders fühlte sich überfordert. Er wusste ja gar nicht, was diese Verantwortung denn sein sollte. Da ihm die anderen Fische auch früher keine Antworten auf seine Fragen geben konnten, fragte er lieber nicht nach. Er versuchte, die Aufgaben, die sie ihm gaben, so gut wie möglich zu bewältigen. Doch er merkte, wie sie hinter seinem Rücken tuschelten, wie sie seine Aufgaben kontrollierten und verbesserten. Sie sagten zu ihm, das wird wohl nie was mit dir. Die anderen Fische sind viel besser als du. Sie wissen viel mehr. Sie haben nicht nur verrückte Ideen im Kopf. Sie übernehmen Verantwortung. Das machte ihn traurig. Eines Nachts träumte Anders von einem großen, unendlich weiten Wasser. Es war ganz anders als das Wasser in dem Fluss, das er kannte. Es gab dort ganz ungewöhnliche Fische. Das Wasser im Fluss, den er kannte, das war begrenzt. Bei seinen Expeditionen hatte er herausgefunden, dass das Wasser mit der Zeit flacher wurde und dann aufhörte. Dieses Wasser in seinem Traum, das war unendlich weit. Es hatte keine Begrenzungen. Der Traum war so real, dass er, als er am nächsten Morgen aufwachte, beschloss, sich auf die Suche nach diesem Wasser zu machen. Er machte sich auf den Weg und schwamm einfach los. Da er nicht wusste, in welche Richtung er schwimmen sollte, fragte er auf seinem Weg die Fische, die ihm begegneten. Manche hörten ihm gar nicht zu. Manche hielten ihn für verrückt, so wie die Fische zu Hause es früher getan hatten. Doch je mehr er sich von zu Hause entfernte, umso mehr Fische traf er, die zumindest von diesem Wasser schon einmal etwas gehört hatten. Auf seinem Weg traf er auch andere Fische, die ihm ähnlich waren. Fische, die mehr sahen, hörten oder spürten als andere. Von ihnen lernte er, wozu dies gut sein konnte, wozu ihm diese Fähigkeiten, die er hatte, dienen konnten. Kurz bevor er das große Wasser erreichte, überkam ihn große Angst. Was ist, wenn ich auch hier Verantwortung übernehmen muss? Die anderen Fische, die sind viel größer als ich und die wissen viel mehr als ich. Ich bin doch nur ein ganz kleiner Fisch. Vielleicht sollte ich doch besser wieder zurückschwimmen, nach Hause. Mit dem, was ich unterwegs gelernt habe, fühle ich mich den Aufgaben jetzt gut gewachsen. Und ich glaube, die Verantwortung, die ich zu Hause tragen muss, die kann ich jetzt gut tragen. All das hatte Anders laut ausgesprochen. Eine Schildkröte, die in seiner Nähe war, hatte es gehört und kam auf ihn zu. Du bist diesen weiten Weg bis hierher geschwommen. Du hast unterwegs so viel gelernt. Du hast Hindernisse überwunden, hast Erfahrungen gemacht. Keiner der Fische hier im Meer ist so, wie du es bist. Keiner hat deine Geschichte und diese Erfahrungen, wie du sie hast. Du bist einzigartig. Höre auf, dich mit den anderen zu vergleichen. Sei, was du bist, anders. Hättest du nicht an dich geglaubt und dir vertraut, wärst du nie so weit gekommen. Das Meer wäre ein langweiliger Ort, wenn es nur eine Art Fische gäbe, die alle gleich wären. Damit drehte sich die Schildkröte um und schwamm davon. Anders überlegte kurz. Und dann nahm er all seinen Mut zusammen und schwamm ins weite Meer. Und wenn er nicht gestorben ist, dann schwimmt er dort noch heute herum und erzählt den anderen Fischen von den Abenteuern, die er erlebt hat.